Lektion 6, Hörtext 1. Anhaltend veränderlich. Soweit die Nachrichten. Und nun zum Wetter. Der Kampf zwischen einem Azorenhoch und einem ausgeprägten atlantischen Tief bestimmt weiterhin das Wetter in Mitteleuropa. Bitte sehen Sie doch jetzt zunächst einmal aus dem Fenster. Je nachdem, wie das Wetter zurzeit bei Ihnen ist, ergeben sich folgende Aussichten. Wenn es jetzt bei Ihnen regnet, so besteht Hoffnung auf Besserung. Wahrscheinlich folgt eine Periode wechselhaften Wetters oder aber auch direkt eine Schönwetterperiode mit viel Sonne und Temperaturen bis zu 30 Grad und darüber. Wenn aber bei Ihnen die Sonne scheint, dann könnte es wechselhaft werden, wolkig oder auch bedeckt, aber noch trocken. Doch auch ein völliger Wetterumschwung mit Regenschauern und Wärmegewittern liegt im Bereich des Möglichen. Hat Ihnen der Blick aus dem Fenster eine unentschiedene, wechselhafte Wetterlage gezeigt, vielleicht bewölkt und kühl, aber nicht kalt, etwas feucht, aber nicht nass, dann fällt in den nächsten Tagen höchstwahrscheinlich eine Entscheidung. Setzt sich das Azorenhoch durch, dann können Sie mit einer Wetterbesserung rechnen. Gewinnt das atlantische Tief, so steht Ihnen eine lang anhaltende Schlechtwetterperiode bevor. Diese Entscheidung kann, muss aber nicht in den nächsten Tagen fallen. Falls der Kampf weitergeht oder unentschieden endet, wird sich gar nichts ändern. Dann behalten Sie bis auf Weiteres das Wetter, das Sie gerade haben. Und nun einige Vorhersagen, die mit Sicherheit für alle von Ihnen zutreffen. In ganz Deutschland liegen die Temperaturen zwischen 10 und 35 Grad, nachts kühlt es auf 5 bis 25 Grad ab, vereinzelt kann es auch zu Bodenfrost kommen. Schwache bis stürmische Winde aus Nord, Nordost, Ost, Südost, Süd, Südwest, West oder Nordwest. Meist klar, örtlich aber auch Frühnebel, der vereinzelt den ganzen Tag anhalten kann. Und die weiteren Aussichten, gültig für die nächsten Stunden bis Wochen, sonnig und trocken bis regnerisch und kühl, anhaltend veränderlich bei gleichbleibend schwankenden Temperaturen und unterschiedlich starken Winden aus verschiedenen Richtungen. Soweit zum Wetter. Und jetzt noch eine Meldung für die Autofahrer, Motorradfahrer oder Radfahrer. Auf der A5 oder B3 zwischen Garmisch-Partenkirchen und Husum...